UKW 106,6 MHz. Radio Radio 100. Wunderschönen guten Abend, es ist wieder soweit. Radio 100 sendet aus der Potsdamer Straße. In der ersten Stunde unseres Programms geht es im aktuellen Magazin um die Situation der Menschenrechte in der Türkei. Und wir hören etwas über eine Pressekonferenz zum Landesmediengesetz. Es gibt viele Veranstaltungshinweise und einen ganz speziellen Konzerttipp. Radio 100 stellt das Büro für ungewöhnliche Maßnahmen vor. Um 20 Uhr gibt es endlich wieder die Dissonanzen, die Frauensendung von Radio 100, heute mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Und um 21.05 Uhr nach der Meldung Wolfgang Idlers Filmmagazin Kinodschungel. Und von 22 bis 23 Uhr den Nachtflug unter dem Motto: Die Worte fliegen auf, aber der Sinn hat keine Schwingen.